Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Liebe Tante Lucia, hier spricht Sabine. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Mama macht ganz viele Sachen zum Essen. Am Nachmittag gibt es ab 4 Uhr Kaffee und Kuchen. Später essen wir dann Pizza und Salat. Das schmeckt. Ich bin so froh. Du kommst doch, oder? Tschüss! Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Liebe Tante Lucia, hier spricht Sabine. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Mama macht ganz viele Sachen zum Essen. Am Nachmittag gibt es ab 4 Uhr Kaffee und Kuchen. Später essen wir dann Pizza und Salat. Das schmeckt. Ich bin so froh. Du kommst doch, oder? Tschüss!